im Sturm. Der Podcast mit Gegenwind der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Ja, und jetzt habe ich den Johannes gefunden. Mal gucken, was er darauf antwortet. Marina, falls du diesen Namen überhaupt noch verdienst. Deine Leute werden sich überhaupt nicht auf die Flausch kommen trauen. Sie werden sich im Bällebad verstecken, aber wir werden euch finden und wir werden euch mit blauen Bällen bewerfen, dass es blutet. Das ist eine harte Ansage. Ich bin gespannt auf die Flauschkon. Intro und Outro-Musik No Choices von Celestial Aeon Project. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter gränes.piratenpartei-nrw.de.